Doch dann platzten im Juli 2022, als das Buchmanuskript längst auf dem Weg zum Verlag sein soll, die neuen C14-Datierungsergebnisse des Mannheimer Kurt-Engelhorn-Zentrums für Archäometrie in Sachen Hirschgeweihmaske herein. Wir erinnern uns. Die erste Probe einer der neben dem Grab deponierten Masken hatte kein Ergebnis gebracht. Die zweite lieferte aufgrund zu wenig Kollagens ein wohl viel zu junges Datum, ca. 6200 vor Christus. Die dritte Probe nun besitzt mit 0,7% mehr als die erforderliche Menge Kollagen und sie bestätigt nahezu das Ergebnis der zweiten Probe. Die Maske stammt aus der Zeit um 6300 vor Christus. Zum Glück haben wir uns im Fall der Schamanen an Überraschungen gewöhnt. Die beiden Hirschgeweihmasken sind tatsächlich erst mehrere Jahrhunderte nach der Schamanin deponiert worden. Da C14-Datierungen immer einen längeren Zeitraum umfassen und keine genaue Jahresangabe liefern, können sie also 400 oder auch 800 Jahre nach dem Tod der Schamanin niedergelegt worden sein. Der enge räumliche Bezug, die beiden Masken liegen knapp einen Meter neben dem Grab und sind beide mit der Schädelbasis auf die Schamanin ausgerichtet, sowie die inhaltliche Verbindung, der schamanische Bezug ist jeweils offenkundig, lassen es gänzlich unwahrscheinlich erscheinen, dass es eine zufällige Deponierung war. Das zwingt uns zu der kaum weniger unwahrscheinlich klingenden Annahme, dass nicht allein die genaue Lagekenntnis des Grabes, sondern auch das Wissen, wer dort bestattet worden war, über mehrere Jahrhunderte oral tradiert worden ist. Schrift gab es keine. Das Grab muss also nicht nur dauerhaft markiert gewesen sein, die Geschichte der Schamanen von Bad Dürrenberg muss zudem wie eine Legende weitergegeben worden sein. Und das über 20, 30 Generationen. Unweigerlich kommen einem die Ilias und die Odyssee in den Sinn. Die Epen kursierten über Jahrhunderte in mündlicher Form, bis sie im 8. Jahrhundert vor Christus von Homer aufgeschrieben wurden.